weißt du's gall. Ein Flüstern in der Stille, wer kann es sehen? Zwei Arten von Stimmen, die im Schädel hallen. Mikrowellenpuls, die durch Mauern fallen. Puls, Mike Work auf, ein digitaler Schmerz. Silent Sound, ein analoges Herz. Frequenzmodulation, ein hypnotischer Klang. Weißt du's gall? Telepathie, Verstärker. Ein Echo, das den Verstand bezwang. Der Telepathie-Verstärker im verborgenen Verband. Verhandfungen verfünft Chip-Schaltungen. Ein Tachometerkreis, die Illusion der Freiheit. So kalt und so eis. Puls, Mike Wigwove, ein digitaler Schmerz. Silent Sound, ein analoges Herz. Frequenzmodulation, ein hypnotischer Klang. Weißt du's geil? Telepathie-Verstärker. Ein Echo, das den Verstand. Bye.